René Guénon machte folgende Beobachtung: Keine wirkliche und wahrhaft geheime Organisation, welcher Art sie auch sein möge, hinterlässt schriftliche Dokumente. Die Templer taten dies nicht, desgleichen nicht die SS, denn man fand keinerlei Archive. Deshalb, der hervortretendste Punkt bei den Protokollen der Weisen von Zion ist nicht ihre Echtheit, sondern ihre Wahrhaftigkeit, wie es Giovanni Preziosi in der ersten italienischen Ausgabe der Protokolle während der faschistischen Ära und Julius Evola mit seinem Vorwort der italienischen Ausgabe von 1938 erklärten. Nur folgerichtige Verfahren können die Wichtigkeit und die Reichweite des Textes bestimmen, schreibt Evola. Selbst angenommen, die Protokolle sind nicht echt, müssen sie im eingeschränktesten Sinne doch als echt angesehen werden. Und dies aus zwei Gründen. Erstens, die Tatsachen beweisen ihre Wahrhaftigkeit. Das haben auch wir bei den Texten der Protokolle festgestellt, die auf unser Land anwendbar sind, wie auch auf andere Länder der Welt. Zweitens, sie entsprechen unbestreitbar den grundlegenden Ideen des herkömmlichen und des modernen Judentums. Wir geben hier einige Abschnitte wieder, die wir einer Studie von Julius Evola entnommen haben, aus »Die Echtheit der Protokolle bewiesen durch die hebräische Tradition«, aus der Ausgabe von Claudio Muti, dieses mutigen Akademikers der Universität von Padua, kommentiert von diesem in Editionen di A, 1976. Die Arbeit Evolas stammt aus der faschistischen Ära. Die älteste Quelle der jüdischen Tradition ist die Tora, das mosaische Gesetz, das Deuteronomium oder das fünfte Buch, das man Moses zueignet, obwohl sicher ist, dass Moses dieses niemals geschrieben hat. Hier ein paar Sätze. Du bist für den Herrn ein heiliges Volk. Es hat dich unter allen Völkern der Erde ausersehen als sein eigenes Volk. Ich werde dich als Volk groß machen, ich werde dich segnen und deinen Namen erhöhen, du wirst gesegnet sein und ich werde diejenigen segnen, die dich segnen und alle verfluchen, die dich verfluchen. Er wird die Könige anderer Völker in deine Hand geben und du wirst ihren Namen unter dem Himmel auslöschen. Niemand wird sich dir entgegenstellen, bis du ihn nicht zerstört hast. Du wirst allen leihen, aber selbst wirst du von niemandem leihen. Der Herr wird dich voranstellen, niemals am Ende. Du wirst immer oben sein, niemals unten. Verschlinge alle Völker, die der Herr dir geben wird. Heute werde ich Schrecken zwischen den Nationen unter dem Himmel säen, so sehr, dass sie sich entsetzen werden, wenn sie nur deinen Namen hören. Das ist das Thema der Tora. Ob man solches wirklich Moses zuschreiben soll oder nicht, werden wir nie erfahren. Wir wissen jedoch, dass Moses kein Jude war, sondern ein ägyptischer Priester von Osiris, verheiratet mit einer Abessinierin. Das Deuteronomium oder fünfte Buch Moses ist ein von den Juden gefälschtes und erfundenes Schriftstück, wie sie es heute mit dem Tagebuch der Anne Frank machten. In das goldene Band weisen wir auf dieses Thema hin, vermutend, dass Moses von dem Stamme Juda zum Verschwinden gebracht worden ist, ebenso wie Herzl durch Achad Ha'am alias Ginsberg. Der Stil hat sich mit der Zeit nicht geändert, im Gegenteil, er scheint sich zu bestätigen. Dank der Tora haben die Juden es erreicht, sich als Auserwählte des Höchsten zu fühlen, der alle Nationen der Erde verschlingen wird. Als Beweis, dass sich diese Hinwendung nicht alleine auf das jüdische Volk des Auszugs aus Ägypten bezieht, gibt Julius Evola einen Ausspruch von Daniel wieder. Das Reich, die Macht und die Größe des Reiches unter dem ganzen Himmel, daher nicht nur Palästina, sondern der ganzen Welt, wird dem heiligen Volk von dem höchsten Herrn übergeben. Dieses Reich wird ein ewiges Reich sein und alle Reiche werden ihm dienen und gehorchen. Fordere und ich gebe dir alle Menschen zu eigen bis hin zu den letzten Grenzen der Erde. Du wirst es mit einem eisernen Stab erreichen. Die Kinder der Fremden werden deine Wohnungen errichten und ihre Könige dir dienen. Dieses erniedrigende Schauspiel beobachten wir bereits an der Person des Königs von Spanien, der nach der Übernahme seines Königreiches als Geste der Symbolik dem Großrabbiner in der Synagoge eine Ehrung erwies. Sein freimaurerischer Verrat betrifft auch seine Vorfahren, die katholischen Könige, die die Juden aus Spanien verbannten, obwohl König Ferdinand von seiner Mutter her von Juden abstammte. Die Könige von England übten Verrat von alters her, indem sie ihr Blut mit dem jüdischen Antiblut vermischten. Das heißt, in ihren Adern ließen sie die Synagoge und die Tora ein, damit man sie auf ihrem Throne belässt. Man munkelt, dass die Thronerben des stolzen Albion beschnitten werden. Aus hygienischen Gründen, fügt man hinzu. Von Jeremias folgert man, während Israel alle verschlingen kann, darf er nicht einmal von den anderen berührt werden. So ist der jetzige Fall zu verstehen, dass die einzigen, die im Zweiten Weltkrieg gelitten haben, die einzigen Toten, die zählen, die jüdischen sind. Die Zehntausende von Millionen anderer Opfer scheinen nicht zu existieren. Sehen wir uns den Talmud an, in seinem hauptsächlichsten Teil, die Gemara, was Erfüllung heißt, und als Vollendung des alten Gesetzes der Tora gilt und die Kabbala, das Überlieferung bedeutet, wie der Mosaismus in der Meinung der Rabbiner nur ein embryonaler und unvollständiger Teil darstellt. Hören wir doch einmal diese Texte an, die nach dem Erscheinen des Christentums geschrieben worden sind. Ihr Israeliten werdet Menschen genannt, während die Völker der Welt nicht Menschen, sondern Bestien geheißen werden. Talmud, Baba Metzia, Foliant 114c1. Wir verkünden, dass es statthaft ist, von der Lüge und dem Meineid Gebrauch zu machen, wenn es darum geht, einen Nichtjuden in einen Prozess zu verurteilen. Baba Kama 113b. Also geschehen bei den Prozessen gegen die SS und die Überlebenden der Nazis, die man zu Gefängnisstrafen und zum Tode verurteilte, als Folge geleisteter Meineide, Lügen und Fälschungen der Juden, wie vom Nazijäger Wiesenthal und andere. Der Jude, der einen Goyim ermordet, bringt Gott ein gefälliges Opfer dar. Sefer Or Israel 177b. In Nürnberg, Dresden, im Libanon, siehe im Goyim eine Bestie und ein wildes Tier und behandle ihn als solches. Setze deinen Eifer und deine Erfindungsgabe ein, um ihn zu vernichten. Band 3, Buch 2, Kapitel 4, Artikel 5.